Geht eins oder zwei. Die Zeit ist jetzt reif, Bellabil, ich beschreib's im Detail. Sie halten uns die meiste Zeit klein, wenn du weißt, was ich mein. Die Vergangenheit im Kopf, die Zukunft zeigt. Inshallah, meine Jungs durch ein YouTube-Hype. Lass die Kickbass kommen plus die Snare. Wer kann aus der Sicht von meinen Jungs das erklären? Die mit Hasskicks, harsch benebelt in nem Park sitzen. Die Taktik in meiner Gegend macht dich wahnsinnig. Dich abziehen ist Absicht, Nachtschicht. Trotzdem ist kein Mensch erwachsen hier. In meiner Gegend wird patrouilliert. Was ist los, Mann? Ich bin kein Stück besser, nur weil ich flowen kann. Die meisten sind sicherlich dagegen. Doch worüber soll ich schreiben, wenn sie das nicht mehr verstehen? Bellabil. Guck, ich erzähl von Leuten, die uns in die Nähe kommen, weil du kein Wort verstehst. Doch das machen sie mit Absicht. Das ist Taktik, real, Bruder, Taktik. Guck, ich erzähl von Leuten, die uns in die Nähe kommen, weil du kein Wort verstehst, doch das machen sie mit Absicht. Das ist Taktik, real, Bruder, Taktik. Zeit vergeht, Mentalität scheiß auf morgen. Hauptsache ich bleib am Leben, beiß auf Zähne. Ihr haltet den Druck stand, was für ein Zustand. Euch geht es gut, Mann, zu krank oder weil die Lügen hier vom Staat sind. In meiner Gegend gibt's keinen Klügeren, der nachgibt. Wir sind am Arsch, Bruder, ist hier kein Spaß. Die Sprache, die wir sprechen, ist uns klar. Wir reden hier per Taktik, das ist alles Absicht. Meine Freunde schieben Miesen, deine schieben Lachkicks. Was ist bloß los, Bruder, war die Welt schon immer so? In meinem Kopf wird die Welt für immer flown. Weil ich auf Papier denk, schreibe und steuer selbst meine Gehirnzellen. Die meisten sind sicherlich dagegen, doch worüber soll ich schreiben, wenn sie das nicht mehr verstehen? Bellabil. Guck, ich erzähl von Leuten, die uns in die Nähe kommen, weil du kein Wort verstehst, doch das machen sie mit Absicht. Das ist Taktik, real, Bruder, Taktik. Guck, ich erzähl von Leuten, die uns in die Nähe kommen, weil du kein Wort verstehst, doch das machen sie mit Absicht. Das ist Taktik, real, Bruder, Taktik.